Sonntagmorgen im schönen Monat Mai. Da gingen zwei Verliebte am alten Schloss vorbei. Auf stillen, schmalen Wegen sah man sie glücklich gehen. Denn nirgend war die weite Welt wie hier so wunderschön. Die alte Mühle im Park von Sanssouci kann viel erzählen aus längst vergangener Zeit. Die alte Mühle im Park von Sanssouci sah mancher ersten Liebe Glück und Seligkeit. Da sprach er eines Tages: Leb wohl und weine nicht. Ich muss dich nun verlassen, es ruft mich heut die Pflicht. Da küssten sie sich beide im stillen grünen Tal. Von Ferne klang das Glockenspiel zum allerletzten Mal. Ganzes Glück. Vergebens war ihr Warten, ergraut ist längst ihr Haar. Doch sonst ist alles so wie einst, so wie es früher war. Die alte Mühle im Park von Sanssouci kann viel erzählen aus längst vergangener Zeit. Die alte Mühle im Park von Sanssouci sah mancher ersten Liebe Glück und Seele.